Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother, I'm your brother, don't you know? I'm your sister, I'm your sister, don't you know? Ein Zeichen von Großzügigkeit von Chris Ohnemus. So, toll! Toll, dass das endlich mal wieder geklappt hat. Wir haben euch fast schon vermisst. Ja, genau. Nee, ernsthaft. Ob Anton noch lebt, habe ich neulich zu Anja gesagt. Und ich habe geantwortet, also mach dir mal keine Sorgen, beim Tod eines nahen Verwandten kriegt man gewöhnlich Bescheid. Ne? Stimmt, da käme dann nämlich vermutlich ein Anruf. Endlich mal wieder. Ja, ja. Ja, komm, das war nur Spaß. Also, wir und ich, wir hatten zu tun. Ja, na klar. Ja, das ging uns ganz genauso, verstehen wir, klar. Das ist immer wieder so schön hier. Ja, sie sieht auch wieder klar aus. Auf den ersten Blick jedenfalls. Also ich gehe auf jeden Fall noch schwimmen. Ich schwimme bis zum anderen Ufer. Wie weit ist das? 1500 Meter? Ja, zurück? Anja will sich mich ein bisschen erholen. Und vorher gehe ich noch joggen. Erst gehe ich joggen, einmal um den See rum und dann gehe ich schwimmen. Und ich mache, das ist nämlich das Allertollste. Im Sonnenaufgang Tai Chi. Das habe ich früher als Studentin habe ich sowas ihr mal gemacht. Ihr könnt euch das vermutlich überhaupt nicht vorstellen. Seit 8,5 Jahren mal ohne Kinder. Freizeit, Zeit für sich selbst. Also ihr habt sowas ja häufiger. So, ein Bierchen jemand? Ja, warum nicht? Ich nehme auch eins. Ich freue mich so wahnsinnig auf unser gemeinsames Abendessen. Wir können heute Abend mal so ganz ohne Genörgel ein gepflegtes Tischgespräch führen. Ja. Jetzt im Fall, wir haben uns überhaupt noch was zu erzählen. Jedenfalls sollten wir saufen und schlemmen bis tief in die Nacht. Ja. Prost. Vermutlich haben die beiden ja auch noch etwas vor, Martin. Och, mir reicht es einfach schon, hier draußen zu sein. Ich geh mal in die Datsche. Ja, gut, dann bring mir die Sachen rein. Das ist ja piwarm. Martin, wo ist denn der Schlüssel? Der liegt doch immer unter der Topfpetersilie. Nee, ich hatte den unterm Seil versteckt. Du Zuckerstückchen, die Tür ist offen. Der Schlüssel steckt sogar noch innen im Schloss. Das kann doch gar nicht sein. Warte mal. Da drin ist einer. Was ist? Quatsch. Entschuldigung, da drin liegt ein versoffener alter Kerl zwischen unseren Betten. Der scheint selig zu schlafen und total betrunken zu sein. Du willst uns veräppeln. Entschuldigung, wenn ich es euch sage, geht rein und guckt selber. Also, das ist ein Obdachloser, so wie der aussieht. Oh, der stinkt. Mann, der ist ganz schön fertig. Der hat sich unsere ganze Flasche Cachaça reingekippt. Hey, schaut mal, da steht ein Akkordeon hinter dem Sofa. Wahrscheinlich ist der Straßenmusiker. Straßenmusiker? Ja, könnte doch sein, oder nicht? Das ist ein Penner. Na und, das muss ich ja nicht widersprechen. Das ist doch vollkommen gleich. Der hat sich hier unerlaubt Zutritt verschafft. Psst, psst, jetzt seid mal leise. Sonst wecken wir ihn noch auf. Wer hat was gesagt? Seine Zunge gelähmt. Der versucht zu lächeln. Der will was sagen. Der kann nicht. Ich weiß nicht, ob du so nah an ihn rangehen solltest. So, gleich legt sie sich noch zu dem hin. Er hat sich entschuldigt. Der will wirklich aufstehen und gehen, aber der ist einfach zu schwach. Also passt mal auf, ich hol jetzt mein Handy. Die Polizei soll das regeln. Das ist doch Hausfriedens. Nee. Ach was, jetzt warte mal. Wir regeln das selber. Wir stellen den Kerl jetzt auf die Beine und dann schaffen ihn einfach raus. Wo soll er denn bitte schön hin? Ja, was weiß ich denn? Erstmal raus auf die Wiese. Aber die Wiese ist nass. Dann legen wir was unter. Hier gibt's doch Müllsäcke. Wie wär's denn mit der Hollywood-Schaukel? Sag mal, seid ihr verrückt? Die brauche ich noch. Hört mal, ich glaube, es geht ihm einfach nicht gut. So, Schluss jetzt. Jetzt ist Schluss. Andere, komm mal. Ja, oh. Nimmst ihn jetzt mal hier noch. Martin, auf der linken Seite, hier rechts. Dann stehen wir hier erstmal hier auf die Beine. Alles voll Scheiße, ich bin... Anja, ich brauche noch, das halte ich nicht aus, ich brauche neue Sachen, Anja. Jetzt lassen wir ihn einfach erstmal in Ruhe. Gott, der will nur schlafen, der tut doch nichts. Und von wegen, der tut nichts. Der hat uns jetzt schon so ziemlich alles versaut. Und? Kommt ihr klar? Ja, nee. Ja, ich hab's überstanden. Was meinst du, Anton? Wir nehmen die Sachen und waschen sie aus. Ausgerechnet. Ach, wir sind ja nicht ganz so empfindlich wie ihr. Und außerdem war ja Anton mal beim Zivildienst. Naja, ich mach sowas allerdings nur, wenn's unbedingt sein muss. Anton, ich glaube, dass wir hier so einen unbedingt muss. Na gut, ja, meinetwegen. Also, wir haben auch schon den Boden gewischt und sämtliche Fenster geöffnet, damit der Geruch sofort abziehen kann. Wir haben ihn auf die Seite gedreht. Und ihm ein Sofakissen untergelegt. Eins von meinen Plüschkissen. Schön. Ja, er soll ja nicht sterben, wenn er sich nochmal übergibt. Sehr engagiert. Ja, und so einfühlsam. Trotzdem ist damit das Problem noch überhaupt kein bisschen gelöst. Aber das haben wir gleich. Also, wo ist denn mein Handy? Also, wir beide finden, es gibt da eine recht einfache Lösung. Wir lassen ihn hier. Er schläft diese Nacht seinen Rausch aus und morgen bringt er... Jetzt hört ihr das an. Ja, und wenn er dann morgen transportfähig ist, dann bringe ich ihn in die Stadt in eine Kriseneinrichtung. Ja, genau. Oder wo immer er hin will. Irgendwie hab ich es geahnt. Morgen früh, da kann er sich besser artikulieren. Ja, genau. Dann wissen wir auch mehr. Dann schieben wir ihn nicht einfach nur ab. Es wäre ein menschlicher Zug. Ein kleines Zeichen von Großzügigkeit. Okay, und wo würdet ihr sagen, schlafen dann wir? Na, wir können vielleicht im Gästezelt schlafen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Da passen wir doch gar nicht alle rein. Na gut, das stimmt. Aber dann überlassen wir es eben einfach euch. Wie, und ihr? Na, wir übernachten irgendwo anders. Ja, im Freien vielleicht. Richtig lauschig hier mit den Mücken. Naja, eine Nacht wird das schon irgendwie gehen. Ja, gut, dann ist ja alles geregelt. So, noch jemand eins? Ja, ich. Sag mal, ihr meint doch nicht wirklich, einer von uns könnte heute Nacht hier ein Auge zumachen. Jetzt werdet doch alle endlich mal wieder vernünftig. Keiner von uns kann doch wissen, was mit dem noch passiert. Der kann doch schwer krank oder psychisch gestört sein. Oder irgendwie ansteckend. Oder am Ende ist er gewalttätig. Wenn der nicht kotzt, dann ist der doch harmlos. Wie kannst du das denn wissen? Das weißt du doch nicht. Vielleicht würde es Anja beruhigen, wenn ihr ihn drinnen bewacht. Wie jetzt? Ich glaube nicht, dass eine ernste Gefahr für ihn ausgeht, aber es könnte ja sein, dass er betreut werden muss oder so. Ja, ich verstehe. Nee, Martin hat recht. Weißt du, wir machen ihm vorne in der Küche ein Lager. Und dann schlafen wir selber ganz hinten. Und zwar genau so, dass wir ihn immer beobachten können. Nee, besser wäre es, einer hält Wache, während der andere schläft. Also, ich weiß nicht, ob ich... Aber, na gut. Hey, wir kriegen das hin. Sind nicht alle so schrecklich naiv? Ich bin nicht naiv. Wir haben nur Mitleid mit ihm. Na, mal sehen, ob ihr euer Mitleid verantworten könnt. Na, wir passen in jedem Fall auf. Ach ja? Ihr passt also auf, ne? Da bin ich auch mal gespannt. Habt ihr denn schon seinen Blutdruck gemessen und seinen Pulsschlag gefühlt? Und dann zur eigenen Sicherheit auch schon alle Küchenmesser und Gartengeräte und Feuerhaken und was da noch so ist irgendwie, das habt ihr an euch genommen, ne? Hier, Feuerzeugbenzin. Habt ihr Habt ihr auch, ne? Weil ihr so achtsam seid, so wahnsinnig vorausschauend seid ihr ja. Jetzt macht ihr mal uns keine Sorgen. Wieso denn um euch? Oh Mann, endlich, da ist ja mein Handy. Sag mal, das gibt's doch nicht. Der Akku ist leer. Der verdammte scheiß Akku ist leer. Sag mal, hat einer von euch ein Handy dabei? Nee. Also, nee, ich auch nicht. Martin, du hast doch ein Handy dabei. Schätzchen, keine geschäftlichen Telefonate, das haben wir auch gestern besprochen. Ja, aber entschuldige bitte, wie erreichen wir denn jetzt unsere Kinder? Was ist denn, wenn da was passiert? Wo ist denn mein Ladegerät? Ich muss jetzt sofort mein Handy aufladen. Ich muss das sofort ans Ladegerät hängen. Irgendwas Strom in der Datsche? Kannst du mal bitte, hast du den Strom schon angestellt? Gib her, gib her. Ich schließe es dir an. Sag mal, das, um alles muss man sich selber kümmern. Wirklich, um seine Kinder, um die Familie muss man sich kümmern, um die Verwaltung, um die Buchhaltung, um den Haushalt, um die Kinder, um jede Kleinigkeit muss man sich kümmern. 24 Stunden kümmere ich mich, 1440 Minuten am Tag. Das kostet Kraft, das kostet 150% meiner Kraft, versteht ihr? Ich habe keine mehr übrig, ich habe keine mehr. Also von uns aus könntest du dich augenblicklich erholen. Komm, leg dich doch jetzt einfach mal hin. Ja, also, wenn du dich hinlegen willst, dann baue ich dir gleich euer Zelt auf. Das ist nicht nötig. Außerdem ist ja überhaupt noch nichts entschieden. Unsere erste Nacht ohne Kinder. Pff. Wahnsinnig romantisch, wirklich. Herzlichen Dank. Ich finde, das könnte überhaupt nicht romantischer sein, als hier... Flackernde Feuer, zwei muffige Schlafsäcke, die uns erwarten in einem aufgeweichten, Keksen riechenden Zelt. Also ich werde nicht schlafen, noch nicht mal dösen. So, Schuckin, jetzt entspann dich mal. Ich meine, was wir hier machen, das hat doch wirklich Format. Das zeugt doch von Herzenswärme und Gemeinschaft und Größe, von all diesen zwischenmenschlichen Dingen, auf die es doch ankommt. Gefühlsduselei. Wenn du morgen früh aufwachst, dann ist er wahrscheinlich schon weg. Was heißt hier wahrscheinlich? Also, ich bin mir ziemlich sicher. Morgen früh ist er weg. Sag mal, und was macht eigentlich deine Freundin mit dem da drin? Ich meine, dass sie ihn mit ihrem Häkeldeckchen zugedeckt hat und dass sie ihm einen Grillsteak gebraten hat, das ist ja das macht er übrigens nicht. Er hat überhaupt nichts gegessen. Das ist übrigens alles wirklich sehr rührend von euch. Aber jetzt lasst ihn doch bitte in Gottes Namen endlich mal in Ruhe, lass den doch einfach mal schlafen. Verlangt doch nicht noch ein Ständchen von ihm. Naja, also Mia versucht eine Brücke zu ihm zu schlagen, wo er jetzt schon mal wach ist. Das ist sicher echt anstrengend, das gucke ich mir mal an. Ich sehe wohl nicht recht, die sitzt bei dem auf dem Boden und hat sein Akkordeon auf ihrem Schoß. Die macht diese Katzenmusik. Nee, wirklich? Kann mir jetzt mal einer sagen, wozu? Anja. Entschuldigung, aber ich meine, das Ganze könnte doch auch hochgradig fahrlässig sein. Der arme Mann schafft es ja kaum, die Augen offen zu halten, geschweige denn, aus einem Becher zu trinken. Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Was soll das denn jetzt? Dieser Mann ist auf irgendeine Art und Weise in einen seelischen Abgrund gerutscht. Das könnte übrigens jedem von uns passieren. Naja, hier spricht der Experte. Wie, was, wie darf ich das denn jetzt verstehen? So, jetzt ist aber mal wirklich auch... langsam Grapperzeit jetzt. Da müssen wir mal, brauche ich unbedingt mal was, was mich von innen wärmt. Und darauf trinken wir jetzt mal. Auf unseren Großmut und darauf, dass wir gemeinsam hier alle zusammen das Richtige tun. Hier. Bah. Kriege ich jetzt immer einen Schluck? Ah. So, also ich habe mal recherchiert. So wie es aussieht, gibt es ein breit gefächertes Hilfsangebot. Also 7 Suppenküchen, 13 Tagesaufenthaltsstätten, 3 Beratungszentren, 2 durchgängig geöffnete U-Bahn-Stationen und 8 Notunterkünfte, allein in unserer Stadt. Das ist doch was. Wer wollte denn jetzt nicht in die Stadt fahren? Ja, nee, zuerst dachte ich, ich bringe ihn zur zentralen Wohnungslosenberatung nach Mehlbach. Mhm. Nur die ist erst wieder ab Montag ab 9 Uhr besetzt. Sinnvoller wäre die Tageseinrichtung in Trentheim. Das wäre die nächste von hier. Die hat schon ab 8 Uhr geöffnet. Dort wird er erstmal ein Frühstück bekommen und kann da wahrscheinlich auch duschen. Ja, das klingt doch vernünftig. Nur dort gibt's, so wie es aussieht, nicht immer Fachpersonal. Ja, Einzelberatung steht hier donnerstags von 9 Uhr bis 12. Ist also auch nicht ganz ideal. Da bringt ihn doch einfach zur Bahnhofsmission. Ach so, ja. Mal gucken. Aber also Beratung im engeren Sinne gibt's dort auch nicht. Ja, die können ihn dann doch sicher weitervermitteln. Okay. Ja. Dann also zur Bahnhofsmission. Aber was dann? Wie jetzt was dann? Was macht er dann? Gesetzt den Fall, die schicken ihn in eine Tageseinrichtung, wie zum Beispiel nach Trentheim. Dann schmeißen die ihn um 16 Uhr raus. Gut, dann kann er... So, jetzt sag mal ja. Dann könnte er in der Notübernachtung und dann wäre die nächste von Trentheim in... Zack, Porzen. Wunderbar. Die öffnet abends um 6. Ja, da kann er dann bleiben bis morgens um 8. Dann aber muss er auch da wieder raus. Ja, dann geht er einfach wieder nach Trentheim und wartet da ein Weilchen, bis da die Türen aufmachen. Ja, aber die gehen nicht auf. Denn montags ist in Trentheim geschlossen. Och, ja. Na komm, lass mich da jetzt mal ran. Pass mal. Pass auf, von Trentheim, und dann gibt's doch bestimmt noch was hier. Na, Julich. Kann er doch nach Jülich. Richtig, geht, fertig. Ja, hier geht er stattdessen nach Jülich. Geht er am besten direkt nach Jülich. Da gibt's nämlich noch eine Suppenküche. Mit Dusche ab 12 Uhr. Perfekt. Guck mal, da kann er dann bleiben bis abends um 7 und dann ging er wieder nach Porzen. Wenn da überhaupt noch Platz ist, den kann man ja nicht einfach reservieren. Ach, pass mal, also wenn Porzen voll ist, dann muss man gucken. Altstadt. Bis 23.30 Uhr nehmen die auch welche auf. Komplex, aber machbar. Also ich denke, die Obdachlosen, die wissen sowieso nach wenigen Tagen Bescheid. Also ich weiß nicht. Ist trotzdem ein ziemlich erbärmliches Leben. Das soll ja auch nur eine Notlösung sein. Die sollen ja wieder in einen normalen, geordneten Alltag zurück. Genau, die werden wieder stabilisiert. Du musst jetzt also wirklich keine depressive Verstimmung so kriegen. Unser Staat, der läuft hier noch quasi von mehreren Stellen entgegen. Oh Gott, ist der das jetzt? Also, mir ist das bestimmt nicht. Es bleibt einem gar nichts erspart. Bravo! So, wunderbar. Das war doch jetzt mal richtig mit verzweifelter Inbrunst gespielt. Ich finde es jetzt wohl auch noch witzig. Ja, das ist witzig. Auch das Quälende hat da seine heitere Seite, finde ich. Sag mal, und jetzt hör mal auf, aus der Flasche zu trinken. Wir haben doch Gläser. Drin gibt's doch Gläser. Jetzt hör mal auf. Hör überhaupt mal auf zu trinken. Und, habt ihr auch was wiedererkannt? Also das war auf jeden Fall drin und dann dieses da da da da da da da da da da da da da da das tut nichts dazu. Das Bürgerlied etwa? Ja, genau. Und dann zieh die Schuhe aus, die schon so lang dich drücken, lieber barfuß lauf. Aber nicht auf ihren Krücken. Echt? Das hat er gespielt? Wirklich sehr, sehr musikalisch. Ja, der Strand. Ja. Komm, mir singt seit diesem Frühjahr in einer A Cappella-Band. Ach, neben der Arbeit als Sprachlehrerin? Wieso nicht? Die Konzerte sind doch ausschließlich abends. Die Schuhe aus. Wahnsinn. Wahnsinn, der hat eine Mischung aus Arbeiterliedern und Seemannslieder gespielt. Mhm. Ich habe sogar Bob Dylan-Versatzstücke heraushören können. Ja. Ich meine, manches war auch schwer zu erkennen, aber ich glaube wirklich, diese Lieder, die bedeuten ihm viel. Der hatte sogar Tränen in seinen Augen. Auch schon, weil ihm nicht mehr alles so gelang. Und wie geht's ihm sonst so, unserem Gast? Also es geht ihm ein klein wenig besser. Ich habe ihm Wasser zu trinken gegeben und jetzt ist er auch klarer. Er konnte dann auch wieder sprechen, deutlicher sprechen, aber... Er will nicht viel erzählen. Ja, das kann man verstehen. Ja, er will ja vermutlich nur schlafen. Stimmt, habe ich recht? Ich weiß nicht. Während er schlief, da hat er öfters gewimmert, sowas wie, lasst mich am Leben. Er hat sein Gesicht in den Armen vergraben, die Beine an seinen Körper gezogen und immer so seltsam gezuckt. Ja, Vielleicht hat ihn ja mal jemand zusammengeschlagen. Das soll ja vorkommen, ne? Das könnte natürlich der Grund sein, warum er sich hier draußen versteckt hat. Also ich habe ihm gesagt, heute Nacht, da darfst du noch hier sein, aber dann musst du zurück in die Stadt. Dort sind die Zellen. Hat er geschimpft, ja. Hm. Und in den Zellen, da wartet der Tod. Mensch, die Notunterkünfte. Hat er von Porzen oder Trentheim gesprochen? Nee, von Trentheim nicht. Aber Moment mal. Gefangen in Porzen, das hat er öfter gerufen. Ich habe ihm gesagt, in Porzen, da gibt's auch gar kein Gefängnis. Ich habe ihm von sauberen Betten und kuscheligen Decken erzählt. Von einem leckeren Frühstück am Morgen. Rattenquartiere, Bunker, Todeszellen, sowas. Das ja, hat er gestammelt. Ja, aber wo will er denn dann hin? Also ich glaube, er will noch ein paar Tage bleiben. Er sagt, er müsse sich nur etwas erholen und dann ginge es wieder. Dann käme er wieder da draußen, wie er meint, im Freien zurecht. Er will, habe ich das richtig verstanden? Bleiben, ein paar Tage bleiben? Naja, aus einer Warte natürlich verständlich. Also, das ist vollkommen unmöglich. Darüber sind wir uns doch alle klar. Das ist vollkommen klar, Schätzchen. Also, allein schon diese Nacht ist doch Irrsinn. Aber ab morgen steht diese Datsche doch leer. Sie steht wieder leer, wie sie beinahe das ganze Jahr leer stand, seitdem wir sie haben. Ja, deshalb sage ich ja, wir sollten sie intensiver und öfter gemeinschaftlich nutzen. Und wer nutzte die kommenden Tage? Niemand braucht sie, niemand von uns. Also entschuldigt mich bitte, ich gehe jetzt schlafen. Also ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Anja hat recht, lassen wir es dabei. Freunde, noch bessere Menschen werden wir heute nicht mehr. Ah, jetzt wartet doch mal, wartet. Ich glaube, dieser Mann, der ist nicht zufällig hier. Der liegt da drin, damit wir die Angst vor unserem eigenen Abgrund verlieren. Ich meine die Angst vor dem Versagen und unseren eigenen Schwächen. Ja, hochinteressant. Erklärst du uns das einfach morgen nochmal? Aber das ist doch vollkommen klar. Ich meine, indem wir ihm helfen, da helfen wir doch auch uns auf eine Weise. Wir würden doch sicher wachsen daran und... Na? Und wer weiß, dann für den Rest unseres Lebens entspannter und... Ja, vielleicht sogar zärtlicher sein. Er könnte uns glücklicher machen, uns alle befreien. Oh, dann befrei dich doch erstmal selbst und dann nimmst du ihn am besten dafür mit zu euch nach Hause. Was, zu uns? Na ja, mal sehen, ob du deinem goldenen Anspruch dann noch gerecht warst. Ach Gott, du denkst wohl, ich rede hier nur so daher, aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich werde mich wirklich kümmern. Ja. Entschuldige bitte, natürlich, wir kümmern uns beide um ihn. Ich meine, wie viele Häuser und Wohnungen haben die denn? Ja, weiß ich nicht. Ich ziehe schon lange nicht mehr mit. Eine Villa in Trentheim, die sie selbst bewohnt. Zwei Häuser in Rumsdorf, in diesem Naturpark, mit etlichen Ferienwohnungen drin. Und 10 bis 12 Wohnungen in den Sanierungsgebieten. Siehst du? Mindestens, würde ich sagen. Beachtlich. Kaufen, sanieren und verkaufen. Immobilien werfen immer einiges ab. Wirklich beachtlich, was die sich aufgebaut haben. In nicht mal 10 Jahren. Unfassbar beachtlich. Ich meine, das ist doch vollkommen triebgesteuert. Das hat er selber gesagt. Das ist bei dem wie beim Sex und beim Essen. Psst, jetzt sei doch mal leise. Mein Gott. Der kann keine Straße lang laufen, ohne an alten Fassaden zu schnüffeln. Der riecht im Verfall eines Hauses schon seinen Nettogewinn. Und dann schnappt er zu. Der hat doch zu viel Testosteron. Ja, also ich wäre froh. Ich könnte das auch mal von mir sagen. Hey. Deine Stärke liegt eben im Immateriellen. Das ist doch aber gut so, oder Schatz? Ja, natürlich. Oh doch. Ich mag unser einfaches Leben. Wir haben gerade so viel, wie wir brauchen. Uns reicht doch mal einfach ein Risotto oder eine Käsepolenta oder Nudeln mit Butter und Ei. Wir beide. Wir haben doch zu improvisieren gelernt. Und auch wenn das nicht immer ganz leicht ist und wir zu wenig Rente einzahlen und es in unserer kleinen Wohnung noch immer nach Holzkohle stinkt. Aber das ist doch allemal besser als das. Ich meine, die haben doch den Bezug zur Normalität, zu den Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens verloren. Die heben doch ab. Ich bitte dich, mir jetzt sprich doch mal leise. Also bestände unsere Gesellschaft nur noch aus solchen selbstbezogenen Hamstern und Austernschlürfern. Dann hätten wir Krieg. Dann wäre alles im Arsch. Krieg? Den haben wir doch jetzt schon. Und trotzdem, friedlicher war es doch noch nie. Sag mal, eben, also, das war doch nicht dein Ernst, oder? Ich meine, dass wir den mitnehmen sollen. Mein Gott, ich weiß es doch auch nicht. Länger hier bleiben kann er jedenfalls nicht. Und nach Jülich oder nach Altstadt? Will er doch nicht. Freiwillig nicht. Freiwillig nicht, ja. Ich meine, du müsstest ihn knebeln und fesseln, ihn aus der Datsche rausziehen und ihn... Hey, du müsstest einen verzweifelten, um sich schlagenden Opa hinter dir herziehen. Zuerst bis zum Auto und dann... Ja, ist ja schon gut. Das machen wir natürlich auch nicht. Könnte natürlich auch sein, dass er genauso wenig zu uns will. Wie? Ich meine, dass es ihm schon in seiner Vorstellung bei uns zu Hause zu eng ist. Dann wehrt er sich sicher genauso. Ja, das stimmt. Er müsste uns irgendwie mögen. Und uns vertrauen. Na, nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn aushalten würden. Nein? Meinst du nicht? So leid es mir tut. Ja, aber was denn dann? Ich hab doch eben... Also, wir müssen uns doch um ihn kümmern. Na, ich schlag vor, wir sind für ihn da, aber besser ortsungebunden. Verstehst du? Also flexibel. Wir halten Kontakt, also irgendwie... Ja, dann aber verbindlich die nächsten paar Tage. Weißt du, wir suchen ihn auf. Wir reden mit ihm. Wir peppeln ihn irgendwie auf. Wir statten ihn mit den Nötigsten aus. Okay, alles klar. So richtig wohl ist mir aber nicht dabei. Der Zeitpunkt ist, wie soll ich sagen, nicht ganz ideal. Es geht dir nicht gut. Naja, ich bin gar nicht in der besten Verfassung. Ja, ich weiß. Dein vielversprechendes Drehbuch, das bislang kein Filmproduzent... Das meine ich nicht. Die schlechte Bezahlung bei einem so guten und stets unterschätzten Übersetzer wirklich. Das fällt mir wirklich schwer. Ich fühle mich einfach unfähig und schwach. Ich habe überhaupt keinen Antrieb mehr. Ich schlafe ja kaum noch. Mein Gott, ich sag dir mal was. Dein größtes Problem ist deine Erstarrung und deine Kontaktlosigkeit. Du sitzt nur noch wie eine zahnlose Kröte am Schreibtisch und kämpfst mit Grammatik und mit Fiktion. Hier geht es aber jetzt doch mal wirklich um was. Zahnlose Kröte. Oh Gott, entschuldige. Nein, du hast ja recht. Oh nein, es tut mir leid. Jetzt. Oh, sorry, jetzt lass doch nicht den Kopf hängen. Entschuldige. Ja. Erinnerst du dich, als wir den Roma-Jungen herumlungern sahen? Tagelang, nächtelang. Hinter dem Spielhaus an unserem Platz. Als Emily aus meiner Schule burnt out war und wochenlang ausfiel. Und als die alte Frau Jorges über uns starb, allein verweste, bis der Fleck an der Decke war. Oh. Ich meine, da sagten wir immer, wir sollten uns kümmern, wir müssen, wir sollten. Bei nächster Gelegenheit kümmern wir uns. Oh, bitte, hör auf. Mein Gott, aber wir taten es doch nicht. Jetzt ist doch die Frage, werden wir wieder versagen? Geht uns der Fremde da drin wieder nichts an? Doch, natürlich. Dann willst du ihn also genau so wie die mit Polizeigewalt wie so ein Stück Vieh von hier fortschaffen lassen? Nein, verdammte Scheiße, natürlich nicht. Na, siehste, ich auch nicht. Sind wir doch beide ähnlich gestrickt. Wir wollen helfen. Diesmal wollen wir helfen. Auch wenn es für uns nicht ganz angenehm ist. Dann stell dir doch mal vor, er würde sich dank unserer Hilfe erholen. Er hätte warme Winterkleidung von dir und meinen Schlafsack und... Sag mal, haben wir nicht noch ein Zelt und Campinggeschirr im Keller? Wenn's unbedingt sein muss. Anton. Ja, dann könnt ihr's haben. Das wäre natürlich ein Opfer für uns. Wir haben ja selber nur einen Schlafsack und eine Campingausrüstung. Ja, und dann hätten wir nichts mehr dergleichen. Dann hätten wir nichts mehr. Das müsste wahrscheinlich gar nicht sein. Weißt du was, wir machen das anders. Wir rufen all unsere Webfreunde auf, für ihn zu spenden. Mhm. Genau. Ja, das ist es. Du legst für ihn eine Webseite an und dann suchen wir Paten für ihn. Wir gründen Die erste Patengruppe für einen Verarmten. Einen Verlierer, einen Schwachen aus unserer Gesellschaft. Mhm. Wir legen ihm ein Taschengeldkonto an, auf das er dann von überall zugreifen kann. Wir beide, wir bringen ihm bei, wie er sein Repertoire an Liedern auf Internetplattformen anbieten kann. Wie er sein Leben auf einer Website in Form eines Fototagebuchs darstellen kann. Dafür müssen wir ihm natürlich ein Smartphone kaufen. Mensch, es könnte dich neu inspirieren. Du hättest endlich ein Thema für einen Blog. Wir beide, wir könnten endlich mal stolz auf uns sein. Martin, bist du noch wach? Was ist? Du, ich habe gerade mein Band abgehört. Moritz war drauf. Wie, du hast so jetzt Empfang? Ich bin da hochgelaufen, ist doch egal, aber der war ziemlich konfus. Irgendwas ist mit Karlchen passiert. Ich glaube, der ist vom Pferd gefallen oder so. Der lag da wohl, der hat total geheult. Ich habe überhaupt nichts richtig verstanden, was sie gesagt haben. Die haben die beiden mal wieder gestritten. Das glaube ich nicht. Und was machen wir denn jetzt? Anruf von dem Betreuer. Der hat es danach mal versucht, aber jetzt geht dieser Blödmann nicht mehr ran. Jetzt beruhig dich erstmal. Wenn was Schlimmes passiert wäre, dann wüssten wir das. Ach so, wäre das mal wieder am liebsten, hä? Nee, aber für mich nicht. Du, wir fahren da jetzt hin. Wir fahren jetzt nach Treunau. Nee, wir fahren nirgendwo hin. Und dann fahre ich halt alleine. Wo ist der Schlüssel? Gebe ich dir nicht. Sag mal, spinnst du? Jetzt gib mir den Schlüssel. Das kann er wohl nicht. Sag mal, gib mir den Schlüssel. Sag mal, los jetzt. Sag mal. Scheiße, scheiße, Mann. Ich möchte jetzt pennen. Mann. Ein unbeschwertes Leben ab 40, das ist einfach unmöglich. Man ist schlichtweg zu alt. Zu alt, um noch wirklich gelassen zu sein. Ach ja? Aber jung genug ist man dann doch noch, um sich, wenn es dann sein muss, um seinen gestürzten Schwiegervater zu kümmern. Ne? Ja, dafür hat meine Verfassung dann doch noch gereicht. Sag mal, 6 Wochen lang habe ich ihn aufs Klo und in die Dusche gehoben und ihm, was immer er wollte, nach oben getragen. Sein Diabetikeressen, Stapel von Zeitungen, die Post, Sudoku-Heftchen, Tee mit Gebäck. Ich habe ihm die Thrombosespritzen gesetzt und die Verbände gewechselt und ihn massiert und ihm seine, das war das Allerekligste, verhornten Nägel geschnitten. Ja, bis er dann wieder fit genug war, um mich auf seinen Krücken durchs ganze Haus zu verfolgen. Ihr findet mich peinlich, aber dafür war ich euch recht. Zuckerstückchen, wer sagt denn sowas? Natürlich bist du uns recht. Und mir doch ganz besonders. Jetzt komm noch mal her. Jetzt lass mich gefälligst in Ruhe. Nimm deine Pfoten da weg. Anton, dass Anja jetzt so ausgetickt ist, das geht nicht nur mich was an. Ich hoffe, das hast du bemerkt, Brüderchen. Was? Ja, das habe ich bemerkt. So hast du toll, ja? Auf diese verdruckste, phlegmatische Ader hast du dich schon immer aus der Affäre gezogen. Was ist bloß in euch gefahren? Die Entscheidung, wer Papa nach der OP bei sich aufnimmt, die hast du so lange verschleppt, bis wir gezwungen waren zu handeln. Du hast nur Bedenken geäußert. Deine Wohnung ist schlecht beheizbar. Oh, mir wäre damit überfordert. Was, womit überfordert? Es fehlt ein Fahrstuhl und all so ein Quatsch. Das waren fadenscheinige Gründe. Meine Anja hat dir das alles erspart. Na, ich dachte, ich hätte mich dafür erkenntlich gezeigt. Hä, wie, was meint er damit? Wahrscheinlich meint er dieses große Paket mit den Blumen, das bei den Nachbarn rumstand. Er meint dieses verdorrte Gestrüpp, das dann wir nach 3 Wochen ausgepackt haben. Woher sollte ich denn wissen, dass ihr verreist seid? Die Schulferien, die stehen bundesweit fest. Ja, du hättest ja auch vorher mal anrufen können. Oder vielleicht auch mal öfter vorbeikommen, als euer Vater bei uns logierte. Hm? Und Moritz, dein Patensohn, erinnerst du dich noch an den? Der hätte sich ja vielleicht auch mal über die Anwesenheit eines real existierenden Onkels gefreut. Ja, ich hab gefehlt. Ich bin ein Sünder, ein völlig ungenügsamer, für das soziale Gefüge ungenügend entwickelter Mensch. Ich bin die bittere Antwort auf jede Erwartung. Himmel nochmal. Ich hab das auch schon damals nicht wirklich verstanden. Ich versteh's auch heute noch nicht. Man sollte sich helfen in einer Familie. Das sollte das Wichtigste sein. Ja, stimmt. Man sollte sich helfen, das finde ich auch. Aber in einer Familie... Da hilft man doch immer nur sich selbst. Letztendlich handelt man doch egoistisch. Also das brauche ich mir nicht sagen zu lassen. Gibst du in deiner Freizeit warme Mahlzeiten an Bedürftige aus oder sammelst du für Brot für die Welt? Nee. Und warum spielst du dann hier Mutter Teresa? Ich spiel das nicht. Oh Mann. Etwas merkwürdig ist dein plötzliches Engagement, aber schon mir. Jetzt hör doch auf. Du gaukelst uns doch hier ein völlig menschenunmögliches Mitgefühl vor. Und das nur, um uns zu zeigen, wie verkorkst und verkommen wir sind. Wir sind hier die Versager und ihr seid die moralischen Sieger. Was in diesem Fall ja womöglich stimmt. Das ist doch albern, Leute. bezahle mit meinem Höchststeuersatz flächendeckend Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und Therapeuten, die sich um Leute wie den da drin kümmern. Wir unterstützen einen Sterbehospiz mit einem jährlichen Beitrag. Unsere Putzfrau kriegt eine Urlaubspauschale. Ja, und Pralinen zu ihrem Geburtstag. Und wenn man für Erdbebenopfer Geld spenden soll, dann sind wir nämlich auch meistens dabei. Was, bitte schön, was sollen wir denn noch tun? Diesem Alten da drin unsere Datsche vermachen, damit er sie gemütlich abfackeln kann? Warum finde ich euch trotz eurer guten Taten nur so gefühllos und kalt? Ha, jetzt weiß ich's. Ihr kauft euch ein gutes Gewissen mit eurem Geld. Doch nichts. Das habe ich nicht nötig. So, das ging eindeutig zu weit. Ich fahre jetzt zu meinen Kindern. Gibst du mir jetzt bitte die Schlüssel? Nee, wir bleiben zusammen. Ich fahre dich hin. Du weißt aber, dass du nicht mehr fahren kannst. Ja, gut. Meinetwegen. Fahr du. Na toll. Jetzt sind die weg. So eine Scheiße. Mensch, ehrlich ist er. Ich, das wollte ich nicht. Zum Glück ist das Zelt wieder frei. Was? Wir können doch jetzt nicht ins Zelt. Wieso nicht? Wieso denn eigentlich nicht? Wir halten Wache. Hast du das vergessen? Also ich gehe da jetzt rein. So. Ich war in den Augen der anderen als Onkel ein Ausfall, ein Drückeberger von einem Sohn, doch seltsamerweise war ich bereit, diesem mir Fremden zu helfen. Was aber veranlasste mich? Verhält sich der Mensch, wie Darwin erkannte, moralisch, sozial, altruistisch, weil es ihm überlebensstrategisch als Spezies nützt? Werden wir stärker, wenn wir den Schwachen als einen Teil von uns selber behandeln? Therapierte ich mich also selbst. Was für eine Scheiße. Am besten ich lösche den Quatsch wieder. Vielleicht erstmal ein griffiger Name für meinen Blog. Allezusammenblog.de oder Helfen ist menschlich. Oder einfach nur Help. Helfendes Engagement, liebender Paten. Gott. Nee. Ich halte ja kaum eine Nacht mit dem da aus. Wer da? Ich bin's. Dein Bruder. Verdammte Scheiße! Warum bist du überhaupt zurück? Ich hab euch doch nicht im Stich lassen können. Nee, um ehrlich zu sein, Anja hat eine Spinnenphobie. Im Heu übernachten fiel deshalb aus. Und finde mal ein Hotel in dieser Gegend, das nach Mitternacht noch besetzt ist. Sag mal, wolltest du mich eben erschlagen? Du hast mich erschreckt! Oh, Mann! Feuer, Haken und Messer. Wow! Du bist ja bestens bewaffnet. Und wo ist Mia etwa da drin? Psst, sei doch leise. Mia hat sich mit einem Finger auf ihrer Pfefferspraydose in den Schlaf meditiert. Sie muss es sich einfach beweisen. Wie? Sag bloß, sie schläft. Ja, etwa 5 Meter von ihm entfernt. Anja schläft auch unten im Auto. Hey, komm mal weg. Ich will doch nur mal gucken. Lass das, komm her. Sag mal, wozu ist denn das Seil da? Komm rüber, ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Los, komm. Wir gehen rüber zum Zelt. Boah, mal. Was für ein Vollmond, ne? Wahrscheinlich sind unsere Frauen deshalb so verhaltensauffällig. Ja, wahrscheinlich. Also so schlimm war es noch nie mit denen. Wir sind 1,5 Stunden sind wir quer durch die Pampa gefahren. Dann haben wir diesen Gutsbesitzer und seine Frau und die Köchin und den Betreuer geweckt. Und was meinst du, was los gewesen ist? Karlchen war im Stall von einem Mädchen geschubst worden und im Haufen mit Pferdeäpfeln gefallen. Wenn das so weitergeht, dann lass ich mich scheiden. Ja, sie bräuchte vielleicht mal eine Pause. Eine Muttergenesungskur oder sowas. Nee. Die würde ihre Jungs niemandem für längere Zeit überlassen. Die Haut vom Kleinen, die sieht manchmal wirklich gar nicht gut aus. Er hat dann überall diesen Schorf am ganzen Körper. Vor ein paar Tagen hat er wieder eingenässt. Er ist genauso nervös wie seine Mutter. Und Karlchen. Oh. Und Karlchen hat den Schock fürs Leben versetzt. Ich war nur mal ein paar Tage tauchen. Und was ist zu Hause los? Karlchen bekommt diesen Asthmaanfall und wäre trotz Notfallspray um ein Haar auf dem Küchenfußboden erstickt. Was? Ja, seitdem sind sie nicht mehr dieselbe. Das wusste ich ja gar nicht. Natürlich nicht. So, Brüderchen, sei es drum. Hier, trink mal einen Schluck. Wir wollen ja nicht schwermütig werden, ne? 3 Stunden. Schlaf ist einfach zu wenig. Also ich habe ja noch gar nicht geschlafen. Scheiß drauf, dann schlafen wir jetzt. Was? Der kann einem schon irgendwie unheimlich werden. An deiner Stelle wäre ich nicht so entspannt. Sei doch mal still. An einem Seil hängt doch ein Glöckchen. Man hört also, wenn er zu ihr rübergeht. Wahrscheinlich würde er stolpern und dann... Dann würdest du mit deinem Haken da rein und zwischen sie springen. Oder mit dem Messer. Und dann... Dann würde ich ihm sofort seinen Schädel aufspalten. Ach so. Na gut, nicht sehr wahrscheinlich, gebe ich zu. Und ihr seid sicher, dass der Kerl nicht verrückt ist? Keine Ahnung, ob der verrückt ist. Aber der schafft's, dass ich bald verrückt werde. Ich habe ihn eine Weile beobachtet. Und plötzlich war mir, als liegt da in unserer Küche ein verletztes, gefährliches Tier. Da habe ich mich erstmal bewaffnet. Ja, das ist doch schön, dass ihr dann noch mehr solche Nächte gebucht habt, oder? Wird sicher gemütlich bei euch. Nee, dazu wird's nicht kommen. Wie reizt ihr mich jetzt schon, verstehst du? Hör zu, du musst mir helfen. Wir bringen ihn weg. Wir packen ihm eine Tüte mit Essen, fahren ihn weit genug weg und setzen ihn aus. Auf dem Weg in die Stadt stehen doch diese leeren Kasernen. Und dort lassen wir ihn dann raus. Wie? Und dann erzählen wir, er ist aus freien Stücken gegangen? Und keiner hat was bemerkt? Genau. Ja, gut. Ja, von mir aus alles klar. Meinst du, der Alte macht das einfach so mit? Was weiß ich. Ich versuch's ihm zu erklären. Ja, aber dann wächst doch mir auf. Das stimmt, aber... Deswegen muss alles sehr schnell gehen. Ich müsste ihn übergangsweise wohl knebeln, mit einem Socken vielleicht. Ja, knebeln ist gut, dann kann er nicht kotzen. Und fesseln müsstest du ihn wahrscheinlich auch dann, ne? Na, jedenfalls müssen wir schnell sein. Wir packen ihn einfach. Und bis er versteht, was da gerade mit ihm passiert ist, sitzt er bereits auf dem Rücksitz von unserem Auto. Und wenn er dann da sitzt, dann erkläre ich ihm alles. Ja, gut. Ja, so machen wir das. Sollten wir nicht für alle Fälle deinen Haken mitnehmen? Den Haken? Weiß ich nicht. Naja, ist vielleicht besser. Erschrecken Sie sich jetzt nicht. Es ist alles nur zu Ihrem Besten. Ja, dann ist gut. Jetzt pack ihn unter den Arm und dann hoch. Ja, ja, jetzt lass mich das mal machen. Also wir nehmen Sie jetzt hoch. Sie brauchen aber keine Angst zu haben. Okay? Das schnallt das doch überhaupt nicht. Heb ihn doch einfach hoch. Du, gib mir mal die Socke. Ja, hier. Scheiße, der wehrt sich. Was hast denn du gedacht? Wir müssen das jetzt aber machen. Ganz ruhig. Nimm doch einfach mal die Leine oder zeig ihm mal ganz kurz deinen Haken. Quatsch, wir schaffen das auch so. So, jetzt. Komm. Okay. Geht mal. Und jetzt schnell raus mit dem. Scheiße. Okay, das sieht jetzt erstmal viel schlimmer aus, als das gemeint war. Oh mein Gott, mein Gott, habt ihr ihn etwa geschlagen? Das sollten dir Anton erklären. Oh, ich sehe nichts mehr. Anton? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ich kann nichts mehr sehen. Ich brauch Wasser. Wasser, los! Anton! Mensch, ich brauch Wasser, wo ist der See? Super. Anton! Ich brauch Wasser, ich brauch mal See! So was macht man noch nicht. Ich bin am Ende. Ganz unten. Mann! Jetzt wirf dir doch das bisschen Mut und Selbstständigkeit nicht gleich wieder vor. Tiefer kann man doch nicht mehr sinken. Was bist du nur für ein Weichei geworden? Ihr habt ihn wahrscheinlich verletzt. Er hat sein Gesicht in den Armen vergraben. Dieser Kerl immer noch hier? Mein Gott, was habt ihr bloß mit ihm gemacht? Nichts! Wir haben ihn wegbringen wollen. Das Grauen kehrt ohne Erbarmen zurück. Der liegt am Boden und zuckt. Ich konnte nicht anders. Ich kann mich um den nicht mehr kümmern. Und weißt du warum? Ich bin's nicht. Ich bin's einfach nicht. Und du bist es ebenfalls nicht. Genauso wenig wie ich. Was? Was bin ich nicht? Barmherzig und hilfreich und gut. Ich bin nicht St. Martin und du bist nicht Mutter Teresa. Das hat doch auch niemand gesagt. Vielleicht. Wir wären vielleicht der Beginn einer großen Bewegung gewesen. Wir wären dafür ein paar wenige Tage anders gewesen als sonst. Ja. Und ich bin nicht mal dafür geschaffen, verstehst du? Weißt du was? Du bist ein durch emotionale Trägheit verkümmerter Mensch. Ein egozentrischer Einsiedlerkrebs. Du bist unerträglich. Ja. Da hast du wirklich mal recht. Und weißt du was? Es ist alles noch viel schlimmer. Ich bin eine knittrige Hülle von einem Menschen. Leer, vollkommen ohne Gefühle. Ich knirsche nachts mit den Zähnen. Ich bin ein lausiger Autor, verstehst du? Vollkommen auswechselbar. Genauso übrigens wie als Übersetzer. Mein Dispo ist ständig am Limit. Ich habe Angst vor dem Leben. Ich freue mich nicht mal mehr, über gar nichts. Ich brauche wahrscheinlich Medikamente. Medikamente? Das muss doch nicht sein. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Er hat gerade gesagt, er hat eine Menge Probleme. Probleme genug mit sich selbst. Was mischt die sich denn jetzt wieder ein? Komm, geh schlafen. Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram, ja? Merkst du denn nicht, wie du ihn quälst? Wie du ihn mit deiner Scheinheiligkeit unter Druck gesetzt hast? Wie du ihn mit deinem unerbittlich naiven Idealismus zermürbst? Spar dir dein Mitleid für Martin auf, ja? Als dein Gatte hat er es dringend nötig. Ach, ist ja wohl die Höhe. Sag mal, wir haben uns hier bemüht, diese Nacht mit Anstand und Würde zu überstehen. Also jetzt haben wir hier alle genug. An Leuten wie dir, da geht die Menschheit zugrunde. Ja, und vor Leuten wie dir muss man sie dringend bewahren. So viel steht fest. An mangelndem Mut, an unseren Phrasen, an unserer Trägheit, da geht die Welt zugrunde. Das ist eine Verrückte. Die ist vollkommen übergeschnappt. Oh, halt nicht mehr aus. Wir sollten jetzt schweigen. Hören wir auf. Ich glaube, der atmet nicht mehr. Ich fühle hier nichts. Fühl doch mal auf der anderen Seite, ob du noch was fühlen kannst. Mein Gott, am Arm oder hier oben. Da ist nichts. Scheiße. Was machen wir? Mach doch mal Herz. Ja, eine Herzmassage. Mach Mund zu Mund. Jetzt mach doch. Nee. Ja, was jetzt? Ich habe die Polizei angerufen. Die kommen aus Trentheim. Ich denke, das dauert nicht lang. Gut. Also, ich bin dann bereit. Wozu bist du denn bereit? Was ist denn nun wirklich? Es ist immerhin möglich. Ich habe ihn doch... Du bist doch kein Mörder. Das sieht eher nach einem Herzinfarkt oder nach einem Schlaganfall aus. Aber ich habe ihn doch geknebelt. Rein äußerlich ist tatsächlich rein gar nichts zu sehen. Also keine Verletzungen dergleichen. Wir werden auf jeden Fall sagen, dass er irgendwie krank und schon ziemlich geschwächt war, als wir ihn fanden. Das ist doch nichts als die Wahrheit. Nee, pass mal auf. Also, nee, das würde ich nicht. Warum haben Sie dann nicht gleich den Notarzt gerufen, werden die sagen? Das ist unterlassene Hilfeleistung. Wäre das dann? Gut. Vielleicht sollten wir einfach besser vollkommen geschockt sein. Der Mann war augenscheinlich total betrunken. Woran er gestorben ist, das wissen wir nicht. Ja, genau. Und weil er uns eben leid hat, durfte er hier übernachten. Das glaubt uns doch keiner. schon, dass er da einfach im Bett geschlafen hat und wir hier im Freien. Das ist doch von außen betrachtet völlig abstrus. Da drin liegt ein Toter, ja? Könnt ihr da nicht einfach mal schweigen? Entschuldigung, aber wir müssen die Sache jetzt aber auch mal besprechen, die du uns eingebrockt hast. Was gibt's denn da zu besprechen? Das verstehe ich nicht. Willst du riskieren, dass wir uns alle, wenn's dumm läuft, hier verantworten müssen? Ja, wo jeder von uns auf seine Weise nach einer Lösung gesucht hat, nach einer menschenfreundlichen Lösung. Ja, uns trifft nämlich keine Schuld. Ich fühle mich aber schuldig. Jetzt komm, jetzt hör doch mal auf. Wäre eben in der dunklen Ecke oder auf einer Parkbank oder in einer anderen Datsche passiert. Wäre in seinen letzten Stunden allein gewesen, dann wäre er genauso gestorben. Tun wir doch so, als wären wir erst heute Morgen gekommen. Und haben ihn eben gerade erst entdeckt. Da kann uns doch nichts mehr passieren. Ja, das ist es. Nein. Nein, das machen wir nicht. Und das Feuer? Die Asche ist kalt. Aber das Zelt und der ganze Müll, der hier rumliegt. Ja, das Zelt, das muss natürlich weg. Und den Müll, so jetzt. Los, jetzt komm, den sammeln wir jetzt alle zusammen mal einfach ein. Okay. Was macht ihr denn da? Aufhören, jetzt hört doch auf damit, bitte! Sag mal, du darfst dich jetzt einfach mal entspannen. Entspann dich. Wir können denen doch alles erklären. Ich erzähle es ihnen gleich so, wie es war. Das ist doch das Beste. Niemand von uns hat etwas wirklich Böses getan. Dafür wird uns doch keiner verurteilen können. Hörst du mich, Anton? So, und ich räume jetzt nur noch die Datsche auf. Nein, lass ihn in Ruhe. Niemand geht da hinein. Sag mal, du wirst es jetzt nicht mehr bestimmen. Jetzt geh mir aus dem Weg. Na, warte. Sag mal, bist du jetzt vollkommen übergeschnappt? Wer ist hier übergeschnappt? Lass mich los. Sieh dir das an. Verdammt nochmal, du sollst mich loslassen. Sie hat meine Bluse zerrissen. Hopp, hopp, auseinander. Sag mal, du spinnst wohl total. Pass mal auf. Mia! Kann ich schon lange was tun? Ja. Jetzt hört endlich auf! Wir zeigen hier nur, wie wir wirklich sind. Oh, ganz, ganz reizend. Ja, wirklich. Mir ist zum Kotzen. Das sind wir doch nicht. Oh, doch, so sind wir. Du hast es nur immer nicht wahrhaben wollen. So sind wir doch niemals gewesen. Ja, von wegen. Das ist äußerst befreiend, ist das. Was für ein Albtraum. Niemand muss hier mehr irgendwen mögen. Keiner muss hier mehr sein. Also ich komme hier nicht mehr her. Nie mehr. Wir können die Hütte gleich morgen verkaufen. Da. Sie kommen. So, jetzt schnell, schnell. Jetzt zählt mal und der Müll und jetzt alles ins Auto. Los. Ach was? Ist ohnehin alles zu spät. Wieso denn? Nichts ist zu spät. Nun beeilt euch, Mann. Anja, Mia. Jetzt zieht euch mal was an. Das schaffen wir doch alle gemeinsam. Ja, wir streiten uns mal. Ja, aber mein Gott. Nach einer Weile, da vertragen wir uns doch wieder. Das ist doch ganz normal. Ja? Halten doch zusammen, wir sind doch für uns da. Für uns. Füreinander. Ein Zeichen von Großzügigkeit von Chris Ohnemus. Es sprachen Mia, Alexandra Henkel, Anton, Mark Hosemann, Martin, Arndt Klavitter, Anja, Barbara Philipp, der Fremde, Bert Stevens. Ton und Technik Matthias Fischenich und Steffen Jahn. Regieassistenz Pia Frede. Regie Martin Zülka. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk 2013.